Wird sie die Wahrheit lehren, so muss sie befürchten, einen Teil der bisherigen, am Buchstaben der gefälschten Bibel klebenden Gläubigen zu verlieren. Was tun? Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Christus. Und sittliche und christliche Pflicht ist es, die vor kurzer Zeit entdeckte Wahrheit über die Bibel dem zu seinem Verderben in Dunkeln tappenden deutschen Volke ungesäumt zu sagen, wenn man sich nicht schuldig machen will, an der Verelendung unseres Vaterlandes mitgewirkt zu haben. Die Frage der Zukunft des deutschen Volkes ist eine religiöse. Christus und die von jüdischen Fälschungen befreite Bibel haben uns noch gar viel zu sagen, wie aus den vorgenannten Büchern zu ersehen ist. Sie werden unsere Führer im Befreiungskampfe sein. Die Kirche schadet sich nicht, wenn sie die Wahrheit lehrt und das Volk in seinem Kampfe gegen das Judentum führt. Im Gegenteil, sie würde die Stellung und Bedeutung erlangen, die ihr als einem der wichtigsten Kulturfaktoren zukäme. Sie würde als deutsch-christliche Kirche zu neuem Leben erstehen, eng verbunden mit Staat, Schule und Wissenschaft. Die bisherige konfessionelle Zerklüftung des deutschen Volkes aber, die dessen Kraft lähmte, würde verschwinden. Schon Luther hat den Deutschen durch die Juden drohende Gefahr erkannt. Er nannte sie das blutdürstigste und rachgierigste Volk, das je die Sonne beschienen hat, und schlägt die Lösung der Judenfrage in folgender Weise vor: Einäscherung der Synagogen, Einäscherung der jüdischen Privathäuser, Aufhebung des freien Geleites für die Juden, das heißt, jeder sollte sie also totschlagen dürfen, Zwangsarbeit für die Juden, Austreibung aus dem Deutschen Reiche, natürlich unter Zurücklassung ihrer gestohlenen und erwucherten Vermögen. Siehe Dr. Martin Luther, Wider die Juden und ihre Lügen, Seite 233 und folgende und Seite 254. Eine Kirche, ein Gott, ein Vaterland muss die Losung für das deutsche Volk sein. Deutschland aber, befreit von tausendjährigen Fesseln, würde in nie gesehenem Glanze erblühen. Nachwort des Verlages. Wir sehen dem Leser die Zornesröte über den dem deutschen Volke gespielten Riesenbetrug ins Gesicht steigen, wurde doch mit dem Heiligsten, das der Deutsche besitzt, mit seinen religiösen Gefühlen verbrecherischer Missbrauch getrieben. Bei manchem aber wird noch ein leiser Zweifel bestehen, ob nicht die von Verbrechern zur Hypnotisierung des deutschen Volkes benutzten Bibelstellen doch so zu sehen sind, wie es seitens der Internationalen Vereinigung Ernster Bibelforscher geschieht. Ihnen sei gesagt, dass die treffenden Bücher und Kapitel und Stellen der Bibel von jüdischen Priestern und Schriftgelehrten aus uralten germanischen und arisch-atlantischen Schriften entnommen und für ihre Zwecke gefälscht wurden, dass beispielsweise Kapitel 4 bis 21 von Offenbarung Johannes und Teile von Daniel und Hesekiel nichts anderes sind als gefälschte Berichte über die Urgermanen und die großartige germanische Siedlung auf dem versunkenen Erdteil Atlantis und deren Hauptstadt und Asenburg. Kapitel 12 der Offenbarung Johannes entdeckte der Assyrologe Schmidt auf einem assyrischen Tonzylinder, der älter ist als die Geschichte des Judentums. Die Epistel für den St. Michaelstag, Offenbarung Johannes 12, schildert beispielsweise den verheerenden Zusammenstoß der Erde mit einem Kometen, das ist, den in der Edda erwähnten Weltbrand. Siehe Johannes Offenbarung 6, 12 bis 17, 8, 5 bis 13 und 12. Daniel 8, 2 bis 13. Hierüber und über die großartige Vorgeschichte des deutschen Volkes findet der Leser Näheres in den beiden Büchern Atlantis, Edda und Bibel von Hermann Wieland, Baldur und Bibel von Friedrich Döllinger. Wie schon der biblische Moses die Religion in verbrecherischer Weise zur Erreichung seiner Ziele benutzte, schildert das ungeheures Aufsehen erregende Buch der biblische Mose als Pulver-, Sprengöl- und Dynamitfabrikant nach dem Zeugnis der Bibel von Jens Jürgens. Wer über die hier berührten Fragen zur Klarheit kommen will, der wolle auch die vorgenannten Bücher lesen. Großdeutscher Verlag, Weißburg in Bayern. Ende des Buches.